Wilderei, Einbruch und Polizistenmord. Ein ordentliches Strafregister, das Matthias Kreißel dazu vorzuzeigen hatte und ihn dennoch oder vielleicht sogar deshalb zum Volkshelden machte. Doch auch Volkshelden werden verfolgt und irgendwann einmal gefasst. So geschah es am 5. März 1901, Pitt Klein mit einer Räuberpistole. In den Augen der Obrigkeit ist ein Räuber immer ein Gesetzesbrecher. Die Leute sehen das nicht so streng. Als die Gendarmen den Kneißl Hias in einem kleinen Bauernhof im Dorfe Geisenhofen festnehmen konnten, waren sie bereits Monate hinter ihm her gewesen, hatten ihn aber nicht erwischen können. Matthias Kneißl war zwar erst Mitte 20, aber mit allen Wassern gewaschen. Er übernachtete im Wald und auf Dachböden, versteckte sich in Heuschobern und unter Brennholzhaufen, und einmal saß er gar seelenruhig in einer Kneipe, während ein Dutzend Gendarmen einen Bauernhof nach ihm absuchte. Witzpostkarten und Flugblätter kursierten, und in Braustuben und auf Marktplätzen sangen die Bänkelsänger Spottlieder auf die Polizei und die Klugscheißer aus der Stadt. Der Kneißl Hias, wegen Wilderei, Einbruch und vor allem Polizistenmord steckbrieflich gesucht, wurde einer aus dem Volk, der es den Großkopften zeigte. Der Hias trieb mit dem Polizeiapparat und der Obrigkeit das Spiel, das sich die Leute zu spielen nicht trauten. Als der Kneißl Hias als Sohn eines oberbayerischen Müllers und der Therese Pasqualini in Unterweikertshofen im Bezirk Dachau geboren wurde, war das Land westlich von Dachau noch sehr ländlich. Die Wälder waren dicht und die Sümpfe unwegsam, und für die Kleinhändler und die Bauern lag die Welt dahinter. Diese Welt war die Welt des Staates, der Obrigkeit, der Richter und Gendarmen. Und gegen deren Welt hegten die einfachen Leute eine tiefe Abneigung. Ludwig Thoma war damals Advokat in Dachau und hatte dafür vollstes Verständnis. Er notierte: »Ich war anfänglich verblüfft über die Verständnislosigkeit, welche den Bedürfnissen des Volkes, auch seinen Sitten und Gebräuchen, von den Richtern und Verwaltungsbeamten entgegengebracht wurde. Diese Herren standen den kleinen Leuten fremd, mit einer gewissen Feindseligkeit gegenüber. Das zahlten die kleinen Leute den Herren heim, aber nur, wenn es für sie selbst mit keinem Risiko verbunden war. Wenn also einer wie der Kneißl Hias kam und ihnen das Risiko abnahm, war der ihr Mann. Und eine der schönsten Räuberlegenden ist die, dass der Räuber Unrecht beseitigt und den Armen hilft. Robin Hood. Auch in Andalusien gab es einen Räuber, Diego Corrientes. Da durfte der Kneißl Hias nicht fehlen. Aber wenn er wirklich manchmal abends mit einem frisch geschossenen Hirsch bei einem armen Kleinbauern vor der Tür stand, so war der Hirsch weniger ein großzügiges Geschenk für den Hungerleider als vielmehr das Bestechungsgeld, damit der Mann ihn über Nacht versteckte und nicht zur Polizei lief. Dennoch möchte man dem Matthias Kneißl die Legende gönnen, dass er ein guter Räuber war. Und auch die vielen Wanderwege zwischen München und Augsburg, die nach ihm benannt sind, sollen nicht umbenannt werden und auch nicht die Gaststätten und die Biersorten. Die Justiz nahm nicht zur Kenntnis, dass er sein Gewehr bewusst tief gehalten und in die Beine geschossen hatte, als zwei Gendarmen ihn verhaften wollten. Dass sie gestorben waren, lag an den Unzulänglichkeiten der damaligen Medizin. Außerdem wurde er verraten. Die Mutter seiner Münchner Geliebten führte die Polizei zu seinem Versteck nach Geisenhofen und dort schossen sie ihn mit 150 Gewehren krankenhausreif. Er soll ein guter Räuber sein, weil der Staatsanwalt den Prozess gegen ihn mit den gehässigen Worten eröffnete: »Ich freue mich, die Anklage wegen Mordes erheben zu dürfen.« Und schließlich wollen wir dem Kneißl Hias auch das Bonmot gönnen, das er am Tag seiner Guillotinierung in Augsburg geprägt hat, obwohl dieser Tag ein Freitag war. »De wuch fangt scho wieder da curto«.